Gott mit perfektem Gesicht, die Welt ist schlicht. Es ist die Dichtung, die mich am Leben hält. Auch wenn ich manchmal innerlich verblute, ich widerrufe keine Minute meines Lebens. Denn ich werde mal alles dafür geben. Und was nun, was nun? Den bemühten Teufel. Und was nun, was nun? Danke. Danke, danke. Ein bisschen mehr Stimme für die Zuschauer, Zuhörer. Ich hab's gerade gehört, man hört mich nicht richtig. Weißt du, ich bin Dichter. Ich bin Dichter. Egal, was andere sagen, ich bin Dichter. Und wenn ich Dichter bin, dann impliziert das, dass man meine Texte versteht.